Ich war kein Kind mehr. Und es war Sommer. Was sollen wir jetzt machen? Wir schauen den Affen beim Rumpoppen zu. Da sagt doch auf einmal die Mandy, der Pavian dort drüben auf halb acht, der hat ja am Arsch keine Haare. Ich frage mich, wer sowas macht. Die Stoppeln, die stehen kreuz und quer im Gesicht. Und cool, da ist doch nur der Bart von den Simpsons. Der Bart im Gesicht, der ist es leider nicht. Und geh ich dann später ins Büro, da lacht die Kollegin mich an. Sie sagt, du siehst ja im Gesicht aus wie das Hinterteil vom Pavian. Weiß ich viele. es auch in meinem Kopf. Ritze, ratze, denn du sägst an meine Nerven. Ritze, ratze, und ich fühle mich schon wie der Hahn im Topf. Heute hab ich nur noch Pech. Du bist das Boot, mit dem ich sinke. Du bist das Fass voll mit Beton. Du bist das Gift, das ich grad trinke. Das hab ich nun davon. Ritze, ratze, voller Tücke in die Brücke, eine Lücke. Ritze, ratze, macht es auch in meinem Kopf. Ritze, ratze, denn du sägst an meine Nerven. Ritze, ratze, und ich fühle mich schon wieder. Sie ist die schönste Frau der Welt. Sie trägt einen rosa-roten Tanga. Gas, hier hauen alle voll rein. Die Langeweile zu Hause sagen, wir sind Assis. Dabei wissen diese Loser einfach bloß nicht, was Spaß ist. Du keine Sau, du Luder, wo hast du deine Hand? Ich habe alles gesehen, hab's auch im Dunkeln erkannt. Freunde, die Hemmungen fallen, ja, hier ist alles erlaubt. Nur tut's mir einen Gefallen und bitte seid's dabei laut. Ho, ho, ho, wir sind die Geizen. Wir sind die Allergeizen. Ho, ho, ho, wir sind die Geizen. Scheiße, sind die geil. Ho, ho, ho, wir sind die Geizen. Wir sind die Allergeizen. Ho, ho, ho, wir sind die Geizen. Scheiße, sind die geil. Bass, geil. Gas, Gas, Gas, geil. Bass, Bass, nass, geil. Gas, Gas, Spaß, geil. Der Willi, der Willi, der Willi Megamix. Der Willi, der Willi, der Willi Megamix. Du wolltest mir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und rief bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht wie ewig, mit Zweifeln schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals gegengefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst ein vom Fernsehen. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren. Tausendmal berührt. Hilf uns, komm mit hinter die Berge. Denn da im tiefen Tal, da sitzt ein dicker Riese. Der ist gar nicht nett, nein, der ist fiese. Der hat uns unseren schönen Riesenschatz geklaut. Er sagte, gebt ihn her, sonst werdet ihr verhaut. Und da oben auf dem Berge, 1, 2, 3. Da sitzen 7 Zwerge, 1, 2, 3. Und unten auf der Wiese, 1, 2, 3. Her, da wurde ich geboren. Von dem Moment an hatte ich es faustdick hinter Ohren. Als Kind da gab ich anderen mal öfter was aufs Kinn. Die Lehrer, sie verzweifelten, doch ich blieb wie ich bin. Ich kann doch nichts dafür. Oh, bitte glaube mir, ich bin und bleibe schwach. Egal was ich auch mach, ich kann doch nichts dafür. So sehr ich's auch probier, ich bin und bleibe schwach. Wenn mich ne Frau wie du anlacht, ja, wenn die Sonne scheint und wenn der Frühling lacht, dann hat der Willi es der Meier wieder gut gemacht. Und wenn die Gegner schweigen, jetzt bin ich auch so weit, dann ist die Freude groß. Auf Meyers Wiese ist was los. Ja, wenn die Sonne scheint und wenn der Frühling lacht, dann hat der Willi es der Meier wieder gut gemacht. Und wenn die Gegner schweigen, jetzt bin ich auch so weit, dann ist die Freude groß. Auf Meyers Wiese ist was los. Lacht, dann hat der Willi es der Meier wieder gut gemacht. Und wenn die Gegner schreien, was los? Einen Tiger im Bett, einen Nerv im Schrank, einen Jaguar vor der Tür. Hi, ich bin's, Ivy, und ich steh auf wilde Tiger. Thank you. Yeah. Freund von lecker Essen. Aber eines, das kannst du vergessen. Isst du alles, wirst du viel zu fett. Ich steh mir auf Bäuche wie ein Brett. Weil ich mir nen Waschbrettbauch jetzt züchte, ess ich keine Pommes, sondern Früchte. Und ein Früchtchen find ich wirklich geil. Auf die Ananas, da geh ich steil. Ich mag so gern die Ananas, Ananas, Ananas. Dafür geb ich so richtig Gas, die Ananas zu sehen. Ich mag so gern die Ananas, Ananas, Ananas. Dafür geb ich so richtig Gas, die Ananas zu sehen. Anna, Anna, Anna, Ananas, Nas, Nas. Anna, Anna, Anna, Ananas, Nas, Nas. Anna, Anna, Anna, Ananas, Nas, Nas. Anna, Anna, Anna, Ananas. Hey, hey, hey, ja. Mamba, Carajo, Sangria. Sacramento, amigos, amigos, mein Glas ist schon wieder leer. In Palma de Mallorca, an meinem heißgeliebten Ballermann, da gibt es viele Senoritas mit sehr wenigen. Drum legen wir uns an die Playa, es gibt nur heiße Girls auf Bayern. Ich will gerade trinken. Und plötzlich, da wird mir klar. Hey, hey, Caramba, Carajo, Sangria. Sangria. Caramba, Carajo, ein Bier. Ein Bier. Verflucht Sacramento, amigos. Amigos. Mein Glas ist schon wieder leer. Hey, hey, Caramba, Carajo, Sangria. Sangria. Caramba, Carajo, ein Bier. Ein Bier. Verflucht Sacramento, amigos. Amigos. Mein Glas ist schon wieder leer. Es ist schon wieder Happy Hour Time. Da läuft eine schöne Senorita gleich an mir vorbei. Es wurde Zeit, dass ich das schnalle. Sie war die schönste Frau auf Malle. Ich will gerade trinken. Und plötzlich, da wird mir klar. Hey, hey, Caramba, Carajo, Sangria. Sangria. Caramba, Carajo, ein Bier. Ein Bier. Verflucht Sacramento, amigos. Amigos. Mein Glas ist schon wieder leer. Hey, hey. Caramba, Carajo, Sangria. Sangria. Caramba, Carajo, ein Bier. Ein Bier. Verflucht Sacramento, amigos. Amigos. Mein Glas ist schon wieder leer. lustig ist, will ich mal nicht so sein. Da guckt auch vor dem Charterflug in meine Schuhe rein. Eins kann mir keiner, eins kann uns keiner, eins kann mir keiner, eins kann uns keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner. lasst euch mal was sagen. Strandjäger, so nennt man uns, weil wir Mädels jagen. Von den schönsten Hasen hier wollen wir heute erzählen. Und mit diesem kleinen Lied die Besten euch empfehlen. Wir sind eure Inselchecker und wir finden Frauen lecker. Sie zu finden ist nicht schwer, hört mal alle her. Annika ist für alle da und auch bei Chantal klappt's auf jeden Fall. Barbara macht's vor der Kamera und bei Veronique gibt's den allerbesten. Bye. Oh, tonight we have to see. It's not a way for you and me. It's never been the same in my life. It's never been so hard to say. Only for love. Maybe tonight we have to feel.